Nach und nach kommen in diesem Herbst Filme in die Kinos, die von den Festivals in Berlin, Cannes und Venedig Vorschusslorbeeren mit im Gepäck haben. Zum Beispiel der iranische Film Bat Omeh, Wind und Nebel, den unsere Filmkritikerin Anke Lewicke aus den neuen Filmstarts dieser Woche herausheben möchte. Doch anfangen wollen wir unser Gespräch mit dem neuen Film von Pedro Almodóvar. Die Haut, in der ich wohne, heißt er. Almodóvar hat dafür einmal mehr um jenen Schauspieler geworben, den er selbst weltberühmt gemacht hat, Antonio Banderas. Nach dem Erfolg des Films Fessle mich zog Banderas ja aus, um Hollywood zu erobern, doch nun ist er wieder zu seinem Entdecker zurückgekehrt. Anke Lewicke, was für eine Rolle spielt er diesmal? Ja, er spielt einen Schönheitschirurgen und bleibt eigentlich die ganze Zeit eine sehr unnahbare Figur und die ganze Zeit ist auch ein Schatten über sein Gesicht und er wohnt mit seiner Haushälterin und Vertrauten, die von Marissa Paredes gespielt wird, die kennen wir ja auch aus vielen Almodóvar-Filmen, in einer ganz abgelegenen Villa und das ist ein ganz mysteriöser Ort. Also da gibt es so einen hypermodernen Operationssaal und ein Labor und so nach und nach bekommt man mit, dass er dort mit künstlicher Haut experimentiert. Und dann sieht man auch durch einen Einwegspiegel, der an seinem Schlafzimmer grenzt, ein Wesen, wo er höchstwahrscheinlich mit rumexperimentiert. Und dieses Wesen ist eine ganz schöne Frau, makellos, trägt aber immer die ganze Zeit einen Anzug. Und man fragt sich, was ist das für ein Wesen? Warum ist dieses Wesen dort eingesperrt? Dann gibt es schon so einen Spannungsmoment. Und wie immer arbeitet Almodóvar mit Spiegelungen, Rückblenden, verwobenen Motiven. Man bekommt mit, dass seine Frau gestorben ist und dass jetzt dieses Wesen auf einmal seiner Frau immer ähnlicher sieht. Also im Grunde spielt Antonio Banderas so einen modernen Frankenstein, der seine tote Frau wieder in einem anderen Körper weiterleben lassen möchte. Also wieder so ein schrilles, ziemlich abgedrehtes Melodram, typisch Almodóvar. Könnte man sagen, Horror und es gibt noch unglaubliche Wendungen, die ich jetzt hier gar nicht erzählen will. Und trotzdem bleibt im Zentrum dieser Erzählung auf einmal so eine seltsame Kälte. Also man hat das Gefühl, dass Almodóvar sich ein bisschen auch auf seiner Erzählweise ausruht. Ansonsten geht einem ja das Herz immer auf, aber dieses Mal hat er so ein ganz seltsam distanziertes Verhältnis auch zu seinen Figuren. Nur dieses Wesen, das rührt wirklich. Also dann sieht man zum Beispiel, wie diese Frau oder vielleicht war es auch mal ein Mann, immer Yoga macht, damit so diese neue fremde Haut, damit es sich darin einrichten kann. Und das ist natürlich wirklich ein herzergreifender Moment und hat auch so was Künstliches, Exzentrisches, wie man das aus anderen Almodóvar-Filmen kennt. Aber solche Bilder gibt es einfach zu wenig. Er ruht sich so ein bisschen auf seinen Manierismen aus. Ja, und ich kann nur sagen, letztlich ist der Film auch so ein bisschen selbstverliebt, wenn nicht auch ein bisschen narzisstisch. Die Haut, in der ich wohne, der neue Film von Pedro Almodóvar. Beunruhigende Nachrichten kommen jetzt dagegen von Verhaftungen und Verurteilungen aus der iranischen Kinoszene. Über die wollen wir jetzt sprechen. Gleichzeitig ist das iranische Kino international gerade besonders erfolgreich. Auf der vergangenen Berlinale bekam Asghar Farhadi den Goldenen Bären. Und auch dieser Film war auf dem Festival zu sehen. Mohammed Ali Talebis Wind und Nebel, Bat Omeh. Die Berlinale zeigte ihn in der Sektion Generation als Kinder- und Jugendfilm. Das ist ja eine Sparte, die im Iran sehr gepflegt wird. Wie reiht sich dieser Film jetzt dort ein? Ja, es gibt ja die Tradition, mit Laiendarstellern zu arbeiten, an Originalschauplätzen, auch um möglichst viel vom iranischen Leben einzufangen, um einen Alltagseinblick zu geben. Und dann nimmt man eben gerne die Perspektive von Kindern und Jugendlichen, weil das natürlich auch leichter ist, mit der Zensur dann zu agieren. Und dann wirft die Zensur auch nicht so einen strengen Blick und trotzdem kann man nie von Kindergeschichten reden. Und genauso ist es hier. Dieser Film spielt in den 80er Jahren während des Iran-Irak-Krieges und jedes Jahr bringt der Iran ja unheimlich viele solcher Filme zum Vorschein, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das sind dann aber alles Propaganda, Durchhaltefilme. Und dieser Film hat eine ganz andere Tonlage. Es geht um zwei Geschwister, deren Mutter gestorben ist. Und der kleine Junge hat eben miterlebt, wie seine Mutter beim Bombenabwurf ums Leben kam, ist seitdem traumatisiert, spricht nicht mehr. Und mit seiner Schwester wird er zum Großvater in den Bergen geschickt. Dort wird er von seinen Mitschülern gehänselt, weil die gar nicht wissen, was mit dem Jungen eigentlich los ist. Und er zieht sich immer mehr in die Natur zurück und deren Zeichen kann er lesen. Also auf einmal erfährt er, dass der Donner wirklich nur ein Donner ist und nicht Bomben abgeworfen werden. Und dann sieht er eine angeschossene Wildgans und mit dieser Wildgans kann sich der Junge dann identifizieren und erinnert sich daran, wie seine Mutter ihn einmal gepflegt hat. Und durch diese Erinnerung kann er seine Trauer auf einmal besser verarbeiten. Das ist so eine ganz einfache Geschichte. Und wie die Iraner das immer wieder herbekommen, ist sie sehr konkret, aber gleichzeitig abstrakt. Also es gibt eine unheimliche Metapherebene und der Film öffnet sich dann und wird eigentlich ein regelrechter Antikriegsfilm. Starke Bilder? Starke Bilder, unheimlich schöne Landschaftsbilder. Und das ist ja auch so, das kennen wir ja auch aus der Landschaftsmalerei, dass man sich selbst auf einmal wiederfinden kann. Also es ist wirklich nicht nur ein Film für Kinder und Jugendliche. Die Perspektive öffnet sich und man kann sich selbst mit einbringen, überlegen, wie man in so einer Situation reagieren würde. Und dadurch reiht sich der Film eben auch in diese Erzähltradition aus dem Iran ein, in dieses Persische, dass er gleichzeitig von ganz traurigen Sachen auch so eine ganz eigenwillige Poesie findet. Also der Film ist sehr beeindruckend und wenn man ihn mit Iranern sieht, bekommt man einfach auch noch mit, wie dieser Krieg den noch in den Körpern sitzt und wie angegriffen und mitgenommen sie sind, wenn sie das Kino verlassen. Für welche Altersgruppe würden Sie den hier in Deutschland jetzt empfehlen? Ja, da kann ich ja so mit den 8 bis 88 kommen. Also ich finde, man kann den sich anschauen, man kann mit den Kindern reingehen, man kann auch alleine reingehen. Und ich glaube, das muss man eben einfach dem iranischen Kino anrechnen, dass sie das einfach eben immer wieder schaffen, solche Filme zu drehen, die eigentlich alterslos sind. Bad Omeh, Wind und Nebel von Mohammed Ali Talebi und Die Haut, in der ich wohne, Pedro Almodovars neuer Film mit Antonio Banderas. Und weitere Filmkritiken, die gibt's hier im Deutschlandradio Kultur heute Abend in unserer Spätsendung Fazit ab 23 Uhr. Erstmal danke Anke Lewicke und heute Abend geht's dann um Contagion und Wintertochter. Deutschland.